Silvester, die Nacht bricht nun herein. Auf dem Bürgersteig spiegelt sich der Laternenschein. Sieh es ein, vor MRV ist kein Entkommen, du hast vernommen. Nein, du kannst mir nicht entkommen. Was für ein netter Versuch mit dem gezückten Spielzeug besser. Ein gezielter Kick und das dein Flug, du möchtest gern erpressen. Es wäre besser, beim nächsten Mal gut zu überlegen, mit wem du dich an nächster deutsche Wahl wohl überlegen. In deinen schwarzen Augen sah man das Entsetzen stehen, die sichere Beute nicht gesehen. Und du musstest schriften, geh das nicht gesehen. Dass dieses Opfer war zu hart für dich, jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Ja, das ist hart für dich. Jetzt starte ich und du machst dich auf die Flucht. Wenn ich dich kriege, dann ist dein Platz im Krankenhaus gebucht. Und du verfluchst deinen missglückten Überfallversuch. Ich kann dir sagen, Ölgewöhn, die war dein letzter dummer Spruch. Das Blatt hat sich gewendet, der Spieß hat sich gedreht. Deine Gesichtszüge entgleiten, dein Lachen ist vergeht. Damit hast du nicht gerechnet, wie gewonnen, so zerronnen. Alleine bist du nichts, diesen Kampf hab ich gewonnen. Das Blatt hat sich gewendet, der Spieß hat sich gedreht. Deine Gesichtszüge entgleiten, dein Lachen ist vergeht. Damit hast du nicht gerechnet, dich als Sieger schon geglaubt. Das ist die Rache für jeden Deutschen, den du schon beraubt. Wo sind die wahren Männer, die den Kampf zu schätzen wissen? Die noch am Stehen sind, wenn sich andere erstmal setzen müssen. Machst du es ernst, wollen sie alle plötzlich drüber reden? Du könntest nicht übergeben, dir geht es ums Überleben. Wenn ich auf einer Fährte bin, den Feinden alle Härte bringt, fragen sich die Ahnen, wo ist nur des Volkes Stärke? Verweicht nicht unterm Boden, gebändigt unterm Sterben. Wir waren eins ganz oben, weil die Ängste wir entfernten. Ist schmerzhaft, wenn dein Kopf aus schnellen Schlägen schwillt. Weicht nicht die Kartoffel, der du eine Schelle geben willst. Ihr verdrängt die Angestammten, handelt sie wie Schmutz. Die Wiege der Familie, ihr verwandelt sie in Puffs. Frauen, die man nehmen kann, Ware, die man stehlen kann. Jeder weiß, wer euch jagt, wird von heute an zunehmend Ehrenmann. Der Wille ist gefestigt, das Gewissen, es ist leicht. Denkt an unsere Worte, denn wir wissen, wo ihr seid. Das Blatt hat sich gewendet, das Spiel hat sich gedreht. Deine Gesichtszüge entgleiten, dein Lachen ist vergeht. Damit hast du nicht gerechnet, wie gewonnen, so zerronnen. Alleine bist du nichts, diesen Kampf hab ich gewonnen. Das Blatt hat sich gewendet, das Spiel hat sich gedreht. Deine Gesichtszüge entgleiten, dein Lachen ist vergeht. Damit hast du nicht gerechnet, ich als Sieger schon geglaubt, das ist die Rache für jeden Deutschen, den du schon beraubt. Und jetzt rennst du vor mir weg, du selbsternannter Gangster. Zählt dir niemand, du bist allein, außer uns, da ist kein Mensch, der Straßenkämpfer. Für mich Berufung und Beruf, Natural Born Fighter, so wie Wotan mich schuf. Ein Hilferuf, erscheint der falsche Mann zur falschen Zeit. Du hast mich gefrontet, warst zum Kampfe nicht bereit. Hast das Echo wohl gescheut, hast den Überfall bereut. Du schaust dich ängstlich um, doch keine Hilfe weit und breit. Ich sind die Seitenstraße ein, ich grinse, denn was du nicht weißt, das ist eine Sackgasse und deine Flucht ist hier und jetzt vorbei. Und jetzt ist Showtime, wir sind allein, das Verhältnis 1:1. Einzelkampf, Mann gegen Mann, Mitleid hab ich keinen. Kurz darauf liegst du am Boden, mit schmerzverzerrter Miene. Der heutige Raumzug in der Nacht war wohl keine Routine wie wohl Termine. Merk dir das fürs nächste Mal, weiß ja selbst, der Tag für dich lief heute nicht gerade optimal. Das Spiel hat sich gedreht, deine Gesichtszüge entgleiten, dein Lachen ist vergeht. Damit hast du nicht gerechnet, wie gewonnen, so zerronnen. Alleine bist du nichts, diesen Kampf hab ich gewonnen. Das Blatt hat sich gewendet, das Spiel hat sich gedreht, deine Gesichtszüge entgleiten, dein Lachen ist vergeht. Damit hast du nicht gerechnet, dich als Sieger schon geglaubt. Das ist die Rache für jeden Deutschen, den du schon beraubt.